der Führer und Reichskanzler Adolf Hitler eröffnet die 11. Olympischen Spiele 1936 im Olympiastadion. Ich verkünde die Spiele von Berlin zur Feier der 11. Olympiade neuer Zeitrechnung als eröffnet. Flagge wird gehisst. Die Mannschaften, Vertreter der Nationen aus der ganzen Welt richten sich auf. Hauben, unzählige, fliegen auf, künden vom Fest des Friedens, stehen nur eine kurze Weile wie eine riesige Wolke über dem steinernen Bau und entschwinden in der Ferne. Die olympische Glocke läutet, kündet den Beginn des Festes. Rudolf Ismayr spricht für alle Kämpfer den olympischen Eid. Wir schwören bei den Olympischen Spielen ehrenhafte Kämpfer zu sein und die Regeln der Spiele zu achten. Wir nehmen teil in ritterlichem Geiste zur Ehre unserer Länder und zum Ruhme des Sports.